fliegen, der Pizza Mecker auch in Wien. Warum können Katzen eigentlich fliegen und Männer keine Kinder kriegen? Ist das gerecht oder schlecht? Ist das gerecht oder schlecht? Das sind die ungeklärten Rätsel des Lebens, die auch ich nicht lösen kann. Gut oder schlecht, falsch oder recht. Es ist wie es ist, wie es ist, wie es ist. Es ist wie es ist, wie es ist, wie es ist. Es ist wie es ist, wie es ist, wie es ist, wie es ist. Warum gibt es kleine Menschen? Warum gibt's große? Sag mir, warum gibt es die Shit in der Dose? Warum habe ich den Mann im Mund noch nie gesehen? Warum muss ich immer, wenn ich komme, auch wieder gehen? Ist das gerecht oder schlecht? Ist das gerecht oder schlecht? Das sind die ungeklärten Rätsel des Lebens, die auch ich nicht lösen kann. Gut oder schlecht, falsch oder recht. Es ist wie es ist, wie es ist, wie es ist. Es ist wie es ist, wie es ist, wie es ist. Es ist wie es ist, wie es ist, wie es ist, wie es ist. Oder schlecht.